schimmeres Leben, das wünsche ich mir so sehr. Ohne Sorgen zu leben, fällt mir noch schwer. Denn die Ziele, die ich hab, sind so weit entfernt. So wie ich jetzt lebe, geht es nicht mehr. Darum muss ich jetzt was ändern, so dass ich mein Leben verändert. Eine Zukunft so ganz familiär, ganz ohne Hilfe mit meinem Sohn und meinem Schatz. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, durch den Glauben und der Liebe tank ich meine Kraft, auch in schlechten Zeiten gebe ich alles, denn es wird sich zeigen. Was ich erreiche, wird für immer bleiben. Ich höre auf mein Herz und folge mein Verstand, denn es liegt in meiner Hand. Was ich daraus mach, ist ein Puzzle, tausend Teile. Es zusammenzufügen dauert eine Weile, doch ich pack es an für einen Neuanfang. Es ist nur dieser Wunsch, der Wunsch meines Lebens, als kleine Familie diesen Weg zu gehen. Hand in Hand, wegen Liebe vereint, für immer zusammen, so werden wir alt. Das ist mein Wunsch, der Wunsch meines Lebens, als kleine Familie alles zu sehen. Alles das, was das Leben so bietet, durch Höhen und Tiefen, weil wir uns lieben. Doch was mache ich nur, wenn es doch anders kommt? Geht es dann weiter oder war die ganze Mühe völlig umsonst? Die ganze Scheiße geht mir schon lange durch meinen Kopf. Was mache ich dann, wenn alles zerbricht und gar nichts mehr geht? Gibt es noch Hoffnung oder ist es zu spät? Mit letzter Kraft für einen besseren Weg. Wer gibt mir den Halt in dieser schweren Zeit? Scheiße, verdammt, ich hab das Gefühl, sowas bahnt sich an. Denn zu 70% hab ich's nicht in der Hand, es wahrzumachen, dass alles gut wird. Denn der Tag wird kommen, der alles entscheidet und mit Kummer bereitet, der alles verändert, der die Zukunft gestaltet und mir wieder mal zeigt. Es kommt immer so, wie man's vorher nicht weiß, und so schließt sich der Kreis. Es ist nur dieser Wunsch, der Wunsch meines Lebens, als kleine Familie diesen Weg zu gehen. Hand in Hand, wegen Liebe vereint, für immer zusammen, so werden wir alt. Das ist mein Wunsch, der Wunsch meines Lebens, als kleine Familie alles zu sehen. Alles das, was das Leben so bietet, durch Höhen und Tiefen, weil wir uns lieben. Und das Leben ist so scheiße und ich bin am Verzweifeln, weil ich nicht weiter weiß, was ich noch machen soll. Ist alles für den Arsch, mein Kopf ist so voll. Jeder Tag ist für mich eine Qual, weil ich's nicht ändern kann. Und so muss ich da durch diesen Tag, denn wir lernen zu begreifen, es folgen wieder mal ganz schwere Zeiten, denn mein allergrößter Wunsch ist in Gefahr. Und doch denk ich drüber nach, jetzt aufzugeben wäre fatal. Nein, ich werde weiter kämpfen bis zum letzten Tag, bis mein Herz nicht mehr schlägt. Hörst du, mein Sohn, ich bin immer für dich da. Die Zeit ist für dich, nur für dich bleibe ich stark. Für dich ganz allein und egal was passiert, wir beide werden uns niemals aus den Augen verlieren. Es ist nur dieser Wunsch, der Wunsch meines Lebens, als kleine Familie diesen Weg zu gehen. Hand in Hand, wegen Liebe vereint, für immer zusammen, so werden wir alt. Das ist mein Wunsch, der Wunsch meines Lebens, als kleine Familie alles zu sehen. Alles das, was das Leben so bietet, durch Höhen und Tiefen, weil wir uns lieben. Das ist mein Wunsch, der Wunsch meines Lebens.